transform now with me cat. Never talk, give me what I perform. We cannot fit it in a pocket in the court for. We can't pop. Thank you. euch, fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird die Nacht nicht untergehen. Dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee. Here we go. Here we go. Thank you. Samthemden är mitt i kärna pop. Vet inte att kärnen är blän än att rumpa. Och en än sitter där och rumpa. so low. When I'm far away, in another place, calling out the way, just as your pillow. Just can't get enough. She's up all night to get fun. I'm up all night to get lucky. Well, up all night to get sun. Well, up all night to get sun. Well, up all night to get fun. Well, up all night to get lucky. Well, up all night to get lucky. Well, up all night to get lucky. Well, up all night to get lucky. Well, up all night to get fun. Yeah.